Hallo, schönen guten Abend. Hallo. Ich bin Frau Schahin, und ich bin auf dieser Station als Assistenzärztin tätig und ich würde gerne mit Ihnen das Aufnahmegespräch führen. Falls Sie Fragen haben, können Sie mich jederzeit unterbrechen. Sind Sie damit einverstanden? Ja. Ja, und zunächst benötige ich Ihre persönlichen Daten. Wie heißen Sie? Ich heiße Petra Sommerfeld. Petra Sommerfeld. Wie alt sind Sie, Frau Sommerfeld? Ich bin 63 Jahre alt. 63 Jahre alt. Wie groß sind Sie und wie viel wiegen Sie? Ich bin 1,68 Meter groß und wiege 80 Kilo. 80 Kilogramm. Wie ist die Name von Ihrer Hausarzt bzw. Ärztin? Frau Dr. Müller. Müller. Okay. Frau Sommerfeld, was führt Sie heute zu uns? Ja, ich habe so ungefähr seit 4 Wochen habe ich Luftnot. Besonders fing an, dass ich beim Treppensteigen, bei Belastung schnell Luftnot bekam. Auch Hustenreiz. Und jetzt in den letzten 2 Tagen habe ich auch Luftnot schon, wenn ich in der Wohnung gehe. Ich muss mich dann oft hinsetzen und das ist nicht gut. Also vor 4 Wochen hatten Sie belastungsabhängige Luftnote. Hat das angefangen, ja. Wenn ich muss Treppen steigen, ich wohne im zweiten Stockwerk und dann habe ich das nicht geschafft. Dann musste ich immer am ersten Stockwerk eine Pause machen. Okay. Und seit 2 Tagen leiden Sie auch in Ruhe. Ja, Unter Luftnot. genau. Okay, also die Atemnot hat sich im Laufe der Zeit verschlechtert. Ja. Sie haben auch gesagt, dass Sie trockene Husten haben. Ja, der ist manchmal etwas schleimig. Manchmal kommt auch etwas Schleim raus beim Husten. Das kenne ich sonst gar nicht. Der ist so Schleim, weißlicher Schleim, der manchmal rauskommt. Haben Sie schon Blut gesehen im Auswurf? Nein, das habe ich nicht gesehen. Okay. Haben Sie auch Halsschmerzen? Halsschmerzen habe ich nicht, nein. Halsschmerzen. Frau Sommerfeld, haben Sie auch in den letzten 4 Wochen, also Herzrasen, Herzklopfen, solche Beschwerden Ja, mein Herz schlägt, glaube bemerkt? ich, etwas schneller. Etwas schneller. Ja. Also fühlen Sie das oder haben Sie Ihren Puls Ich habe gemessen? den Puls mal gefühlt und ich messe auch zwischendurch ja meinen Blutdruck, weil ich auch hohen Blutdruck habe. Aha. Und da habe ich gemerkt, dass der Puls, normalerweise ist der Puls bei mir zwischen 80 und 90 und jetzt ist er manchmal in Ruhe auch bei 100. In Ruhe bei 100. Seit wie vielen Jahren leiden Sie an Bluthochdruck? Auch so 8 Jahre. Seit 8 Jahren. Was nehmen Sie dagegen ein? Da nehme ich ein, drei verschiedene Mittel. Einmal heißt das Candesartan. Okay, wie ist die Dosierung? Ist die Dosierung eher bekannt? Dahinter steht 8. 8 und da nehme ich morgens eine und abends eine. Und dann nehme ich noch ein Mittel, das heißt Bisoprolol. Da steht 5 hinter. Da nehme ich morgens eine und abends eine halbe. Okay, und Und die dann nehme dritte. ich noch, ein Mittel, da muss ich häufiger dann auf Toilette gehen, Wasser lassen. Das heißt Furosemid. Furosemid, ja, dahinter steht 40. Und wie viel Mal nehmen Sie diese Eine morgens, am Morgen. einmal morgens? Okay, also Sie haben gesagt, dass Sie manchmal Herzrasen haben. Und haben Sie in den letzten 4 Wochen Ihre Fieber gemessen? Nein, habe ich nicht gemessen, aber ich habe nicht den Eindruck, dass ich Fieber habe. Glaube ich nicht. Aber ich habe nicht gemessen. Aber Sie haben sich auch nicht fiebrig gefühlt. Nein. Ja, wenn Sie Fieber hätten, würden Sie das Ja, dann hätte ich das schon fühlen. gemessen. Ja, dann hätten Sie das fühlen. Und Sie ha haben auch nicht unter Nachschweiß oder Schüttelfrost auch nicht gelitten? Nein. Nein, okay. Wie ist das mit Ihrem Appetit, Frau Sommerfeld? Ja, mein Appetit, der hat sich nicht groß verändert. Ich muss ja immer ein bisschen aufpassen, weil ich ja auch Zucker habe. Da soll ich immer ein bisschen vorsichtig sein mit dem Essen. Das gelingt mir mehr oder weniger gut. Nicht immer. Ja, ich verstehe. Sie leiden auch an Zuckerkrankheit. Ja, seit 2 Jahren nehme ich da auch eine Tablette ein. Das Mittel heißt Metformin. Ja, wie viel Milligramm ist die Dosierung hier bekannt? Ich meine, Ihnen dahinter steht bekannt? 850. 850, da nehme ich eine morgens und eine halbe zum Abend, zur Nacht. Eine halbe am Nacht. Ja, zur Nacht. Okay, habe verstanden. Ist Ihnen noch andere chronische Erkrankungen bekannt? Nein, nein. Nein. Also Sie leiden nur an Bluthochdruck und Zuckerkrankheit. Ja. Okay. Haben Sie schon, nein, haben Sie in den letzten 4 Wochen ungewollt ab oder zugenommen? Ja, in den letzten 4 Wochen ist mir aufgefallen, da habe ich fast 5 Kilogramm zugenommen. 5 Kilogramm zugenommen. Haben Sie Schluckbeschwerden, Frau Sommerfeld? Nein. Leiden Sie unter Brustschmerzen? Nein, auch nicht. Sie haben nur Husten und Atemnot. Okay. Gibt es irgendjemand in Ihrem Umfeld, die mit den gleichen Beschwerden, unter diese gleichen Beschwerden litten, Nein, leiden? ich kenne keinen. Nein, ist mir nicht bekannt. Okay. Sind Sie schon mal operiert worden? Ja, ich wurde als Kind operiert am Nabelbruch und an den Mandeln. Da war ich so, glaube ich, 10 Jahre alt, 9 Jahre alt. Und vor 12 Jahren wurde mir die Gallenblase entfernt, weil ich hatte Steine und hatte auch eine Bauchspeicheldrüsenentzündung, eine leichte. Und da hat man gesagt, das hängt mit den Gallensteinen zusammen und deswegen wurde dann die Gallenblase entfernt. Okay. Also Sie haben eine Nabelbruch-Operation und eine Ja, Mandelentfernung-Operation, ja, als ja. Sie 12 Jahre alt waren. Ja, in der Kindheit, ja. Ja. Okay. Außer diese 4 Medikamente, die Sie schon genannt haben. Gibt es noch andere Medikamente, die Sie regelmäßig oder bei Nein, Bedarf nein, einnehmen? nein. Nein. Ist bei Ihnen Allergien bekannt, Frau Nein, Sommerfeld? ich hab keine Allergien. Okay, rauchen Sie, Frau Sommerfeld? Nein, ich rauche nicht. Super. Trinken Sie Alkohol? Ja, aber ganz wenig. Wenn mal eine Geburtstagsfeier ist oder so etwas, dann trinke ich vielleicht mal ein Glas Wein, aber das ist selten. Ja, okay. Ich habe noch eine Frage, Frau Sommerfeld, aber bitte nehmen Sie es nicht persönlich. Haben Sie Kontakt mit Drogen? Nein. Nein. Toll. Treiben Sie Sport regelmäßig? Nein, nein. 3, 8, kein Stuhl. Sind Sie vollständig geimpft? Ja, da achtet meine Hausärztin immer drauf. Da gehe ich auch einmal im Jahr im Herbst immer zur Grippeimpfung und hin. Ich hatte allerdings jetzt vor 6 Wochen hatte ich Corona oder 7 Wochen war hatte ich Corona. Da hatte ich dann auch einige Tage Fieber und so. Da ging es mir nicht gut. Aber ich habe mich da eigentlich davon dann wieder ganz gut jetzt erholt, bis auf jetzt die Luftnot, ne? Ja. Vor wie vielen Wochen haben Sie gesagt, Sieben hatten Wochen, Sie vor sieben 7 Wochen? Wochen. Ist bei Ihnen Corona diagnostiziert? Ja. Wie schlafen Sie? Schlafen Sie gut, Frau Sommerfeld? Ja. Seitdem ich jetzt diese Luftnot habe und auch den Husten, schlafe ich nicht so gut, weil ich muss jetzt dann auch nachts häufig auf Toilette und Wasser lassen. Normalerweise muss ich immer einmal, aber jetzt muss ich zwischen 3 und 5 Mal auf Toilette und Wasser lassen. Okay, einverstanden. Ich schalte es nicht ein. Sind Sie in letzter Zeit im Ausland gewesen? Also ich war im Oktober war ich eine Woche in Italien, in Rom, aber sonst war ich nicht im Ausland. Ja, ich verstehe. Vor Monaten. Okay. Gibt es in Ihrer Familie bekannte chronische Erkrankungen? Also mein Vater, der ist im Alter von 76 Jahren verstorben an Herzschwäche. Sie ist damals, der hat ein schwaches Herz und daran ist er gestorben. Es tut mir leid zu hören. Ja. Die Mutter, die lebt, die ist 86 Jahre alt. 87 Jahre ist die Mutter, die hat Asthma und die hat eine schwere Kniearthrose auf beiden Knien. Dann habe ich noch einen Bruder, der ist 60 Jahre alt, der hat auch hohen Blutdruck und erhöhtes Cholesterin. Okay. Sind Sie verheiratet, Frau Sommerfeld? Ja, ich bin verheiratet und lebe mit meinem Mann zusammen. Haben Sie auch Kinder? Ja, wir haben 2 Kinder, die sind 30 Jahre alt und 32 Jahre, die sind gesund. Gesund. Okay, super toll. Also Frau Sommerfeld, dies waren die Fragen, die ich Ihnen vorstellen möchte. Möchten Sie noch etwas hinzufügen? Ja, meinem Mann ist aufgefallen in letzter Zeit, sagt er, dass ich so blaue Lippen habe, häufig, so blaue Lippen. Mir ist das gar nicht aufgefallen. Blaue Lippen habe. Okay. Ist zu Ihrem Mann noch etwas eingefallen? Nein, sonst nicht. Sonst nicht. Okay. Ich habe so das Gefühl, dass ich so ein bisschen im rechten Bauch, so unter den Rippen, dass das da irgendwie so eng ist, dass es manchmal so drückt auf der rechten Seite an den Rippen. Auch seit 4 Wochen. Ja, so nicht ganz, aber so in den letzten Tagen. Ja. Ist Ihnen eingefallen, dass Ihre Beine geschwollen sind? Ja, das stimmt. Die sind besonders abends sind sie ziemlich angeschwollen und morgens sind sie wieder etwas dünner, aber immer noch dick, immer noch geschwollen. Haben Sie auch Völlegefühl? Also ist Ihnen eingefallen, dass Sie schneller satt sind als sonst? No, nicht unbedingt, nicht unbedingt. Und Ihrem Bauch ist es auch, haben Sie auch ist Ihr Bauch dicker geworden? Ja, so ein bisschen vielleicht, aber ich, wie gesagt, auf der rechten Seite oben am Bauch, da denke ich, ach, das ist manchmal so ein Druck. So ein Druck, ja. Ja, das kann eine Lebervergrößerung sein. Und mit dem Lebervergrößerung können wir auch die Schwellungen an den Beinen erklären. Okay. Ja. Okay. Also gibt es noch etwas, die Sie hinzufügen möchten? Nein, mir fällt im Augenblick nichts weiter ein. Okay, also das waren die Fragen, die ich vorstellen möchte. Ja. Gut, dann danke. Dann haben Sie jetzt ja einige Minuten Zeit, sich vorzubereiten. Denken Sie an die Fachsprache, Ja. Begriffe. Und die Kolleginnen und Kollegen, die heute Abend zugeschaltet sind, haben vielleicht noch ein oder zwei ergänzende Fragen, die man vielleicht noch stellen könnte diesbezüglich. Darf ich eine Frage stellen? Bitte. Wo genau ist die Schwellung, die bis Knöchel oder bis Knie? Ihre Also Beinschwellung. im Bereich des Knöchels und so bis zur Mitte des Unterschenkels Mit dem ungefähr. Unterschied. Ja. Vorne Seite, ja? Ja, da sind die auf beiden Seiten. Beide Seiten, vorne Seite. Danke. Darf ich fragen? Bitte. Ja, Sie haben Luftnot. Haben Sie auch Husten? Was habe ich noch? Ich Haben noch? Sie auch Husten? Ja, Husten habe ich auch. Das hatte die Ja, Sie Kollegin, haben glaube ich, ja, schon Entschuldigung. gefragt. Ich habe Ja. Hustenreiz und manchmal auch etwas Auswurf. Schleimig, so weißlichen Auswurf. Ja, Hustenreiz habe ich auch, ja. Okay, spüren Sie Brustschmerzen oder Engegefühl beim Husten oder beim Nein, Atmen? nein, das habe ich nicht. Nein. Okay. Und Darf ich? Entschuldigung. Ja, wie viele Kissen legen Sie unter dem Rücken? Ja, das hat, muss ich jetzt mehr machen. Ich habe sonst immer mit einem Kissen geschlafen, aber so in den letzten Tagen und Wochen habe ich dann schon auch ein zweites Kissen genommen, damit mein Oberkörper etwas höher ist. Okay, Darf ich? danke. Ja. Würde bei Ihnen Koronarangiografie durchgeführt? Was ist Corona-Angiografie? Zum Beispiel eine Eingriff für Ihre Herzgefäß Ach so, untersuchen. Herzkatheter. Nein, Herz. bis jetzt noch nicht. Ich hatte ja bisher nichts. Ich hatte ja bisher nur den hohen Blutdruck und den Zucker. Und da habe ich bisher gar keine Probleme gehabt. Essen Sie sehr salzig? Nein, nein. Wir essen nicht sehr salzig. Also wir haben auch gar keinen Salzstreuer am Tisch. Wir essen, glaube ich, wenig Salz. Manchmal, wenn wir irgendwo anders sind, in einem Restaurant sind, dann kommt mir das manchmal sehr salzig vor, das Essen. Das mag ich nicht. Gehen Sie die Wasser lassen meistens am Abends und Nachtzeit oder tags? Tagsüber muss ich auch etwas Wasser lassen, auch von dieser Tablette, dieses Furosemid, da muss ich auch stark Wasser lassen, aber ich muss eben auch viel in der Nacht jetzt Wasser lassen, 3 bis 5 Mal. Mehr als es Nacht, ja? Ja, aber tagsüber auch. Aber Tagsüber. nachts ist besonders auffällig, dass sich das geändert hat, das ist mehr geworden. Mehr geworden. Dankeschön. Haben Sie Probleme beim Stuhlgang? Nein, mein Stuhlgang ist in Ordnung. Ich hatte jetzt gerade vor einem Jahr eine Vorsorge-Darmspiegelung auch, die war in Ordnung. Aber Stuhlgang ist, habe ich kein Problem. Lindert die Schwellung, wenn Sie beim Hocklagern? Das habe ich so noch nicht ausprobiert. Habe ich noch, kann ich nicht sagen. Okay. Besuchen Sie Ihren Hausarzt regelmäßig? Ja, zur Hausärztin gehe ich mindestens einmal im Jahr wegen der Impfungen im Herbst, aber auch so im Frühjahr. Jetzt eigentlich wieder, bald im Mai ist jetzt wieder dran, dass der Zucker überprüft wird. Da wird das Blut gemessen und dieser Zuckerlangzeitwert gemessen. Und dann muss ich auch zum Augenarzt, dass der meine Augen untersucht. Ja, das mache ich schon. Ich messe auch ziemlich regelmäßig meinen Blutdruck. Und der war eigentlich in letzter Zeit normal, aber der Puls war etwas höher, der Herzschlag. Ja. Ja. Ja, wollen Sie mal die Vorstellung machen? Ja, okay. Hallo, Herr Dr. Oberarzt. Ich habe eine neue Patientin aufgenommen und ich würde sie gerne vorstellen, falls Sie Zeit haben. Ja, habe ich. Ja. Also die 63-jährige Frau Petra Sommerfeld ist 1,68 Meter hoch und wiegt 80 Kilogramm. Ja, sagen Sie ruhig 1,68 Meter groß. Groß, nicht hoch. Groß. Ja, groß. Ach so, okay, ich habe ich groß gesagt. Ja. Okay, 1,68 groß und wiegt 80 Kilogramm. Frau Sommerfeld hat sich seit 4 Wochen bestehende progredierte Dyspnoe vorgestellt. Sie habe berichtet, dass sie manchmal, dass die Dyspnoe manchmal mit schleimiger Weiße, dass zu den Dyspnoe auch manchmal schleimige weiße Auswurf begleitet. Nein, nein, das nicht. Sie hat sich wegen Dyspnoe vorgestellt und sie hat auch gesagt, dass sie auch Tussis habe und die Tussis manchmal mit schleimiger weiße Auswurf begleite. Ja. Die Atemnot vor 4 Wochen leidet sie unter ich kann jetzt nicht sagen, ausdrücken, ich kann nicht ausdrücken. Also vorher waren die Dyspnoe belastungsabhängig, aber Ja. seit 2 Tagen leidet sie unter Dyspnoe auch in Ruhe. Man kann sagen Ruhedyspnoe oder Orthopnoe. Ja? Ja? Ja, Ruhedyspnoe und auch Orthopnoe hat sie auch. Ja, okay. Also die Symptomatik begann vor 4 Wochen mit einer Belastungsdyspnoe. Ja? Ja, Okay. hat sich im Laufe der Zeit verschlechtert und jetzt leidet sie unter Dyspnoe auch in Ruhe. Okay, gut. Ja, sie habe auch berichtet, dass sie in letzter Zeit ihre Puls sich erhöht habe. Und bei Frau Sommerfeld sei vor 7 Wochen Corona diagnostiziert. Die Fragen nach Halsschmerzen, Fieber, Nachschweiß, Stuhlfrost, Schluckbeschwerden, Brustschmerzen wurde verneint. Aber Frau Sommerfeld habe 5 Kilogramm, also in den letzten 4 Wochen 5 Kilogramm zugenommen. Und sie leide auch unter Insomnie wegen Nykturie. Wie oft ungefähr ist die Nykturie? Also 3 bis 5 Mal pro Okay, Nacht. ja. Also vorher war es einmal, aber jetzt 3 bis fünfmal. Außerdem hat Frau Sommerfeld berichtet, dass sie unter ihre Rippen, am rechten Seite unter ihre Rippen einen Druck fühle und ihre Beine geschwollen sind, Ja, geschwollen seien. können vielleicht sagen, Frau Sommerfeld berichtet über beidseitige Unterschenkel- und Knöchelödeme, ja, Ja, Ödeme, ja. und über ein unklares Druckgefühl im rechten Oberbauch. Ja, unklares Druckgefühl. Wir haben ja noch Ja, keine Diagnose. Ja. das ist jetzt unklar. Ja, Noch bis jetzt unklar. unklar. Ja, Ja, bis jetzt Sie wissen unklar. wahrscheinlich, was es ist. Das haben Sie schon gesagt eben. Aber Frau Sommerfeld berichtet darüber. Ja, das erzählen Sie jetzt ja. Ja. Gut, also ich habe jetzt Folgendes verstanden. Es handelt sich um eine 63-jährige Patientin, die 1,68 Meter groß ist und zurzeit 80 Kilogramm wiegt. Frau Sommerfeld klagt seit ungefähr 4 Wochen über eine Belastungsdyspnoe und Ja. in den letzten Tagen über eine Ruhe- bzw. Orthopnoe. Sie berichtet über Husten mit etwas Auswurf oder Tussis mit etwas Auswurf, weißlich schleimig. Und sie berichtet über Unterschenkel- und Knöchelödeme beidseits sowie ein unklares Druckgefühl im rechten Oberbauch. So, und über eine 3- bis 5-malige Nykturie. Das ist neu, das hat sich in den letzten 4 Wochen entwickelt. Ja, diese Nykturie. Nykturie ist nicht neu, aber hat sich in den letzten 4 Wochen also vermehrt. Also vorher Verstärkt, verstärkt. verstärkt, Verstärkt. verstärkt, Okay. aber ist nicht neu. Ja, okay. Gut. Hat Frau Sommerfeld hatte eine Corona-Infektion vor ungefähr 7 Wochen. Ja, Ja. eine Corona-Infektion wurde bei ihr diagnostiziert Okay. Hat vor Frau 7 Wochen. Sommerfeld chronische Erkrankungen? Ja, sie leidet an arterieller Hypertonie seit 8 Jahren und sie nimmt dagegen Candesartan 8 Milligramm einmal morgens und einmal abends und sie nimmt auch Bisoprolol 5 Milligramm einmal morgens und eine halbe Tablette abends ein. Und sie nimmt auch Furosemid 40 Milligramm einmal morgens dagegen ein. Okay. Außerdem leidet Frau Sommerfeld auch an Diabetes mellitus seit 2 Jahren und dagegen nimmt sie Metformin 850 Milligramm einmal morgens und eine halb abends. Also ist es wahrscheinlich ein Diabetes mellitus Typ 2. Ja? Ja. Okay. Ja. Es ist schon vor zwei Gut. Jahren Gibt es diagnostiziert. Voroperationen? Bei Frau Sommerfeld wurde in ihrem Kindheit eine Nabelbruchoperation, eine Tonsillektomie durchgeführt. Ja, das Wort Nabelbruch. Können Sie da den Fachbegriff sagen? Das fällt mir jetzt nicht ein. Umbilikalhernie. Ja. Umbilikus ist der Nabel, ja. Und Ja. eine Umbilikalhernie und die Operation ist eine Herniotomie. Herniotomie, ja. Ist eine Das. Umbilikalherniotomie durchgeführt. Ja, nee, sagen Sie ruhig, es wurde bei der Patientin im Kindesalter eine Herniotomie durchgeführt wegen Umbilikalhernie. Weil man kann auch eine Herniotomie bei Inguinalhernie Ja. durchführen. Die Herniotomie ist nur die Bruchoperation, ja? Leistenbruch oder Nabelbruch. Sagen Sie ruhig, die Diagnose ist Umbilikalhernie und die Therapie ist die Herniotomie. Na? Ja? Okay, ja, Gut. verstanden. Ja. Hab verstanden. Und vor 12 Jahren wurde bei Frau Sommerfeld wegen Kolidiasis eine Kolektomie, nein, nicht Cholezystektomie. Cholezystektomie. Cholezystektomie durchgeführt. Ja, okay, gut. Ja, und außer die genannten Medikamente nimmt sie keine andere Medikamente ein. Sie leider auch bei Frau Sommerfeld ist auch nicht Allergien bekannt. Sie ist eine Nichtraucherin und sie trinkt sehr selten ein Glas Wein und habe auch keinen Kontakt mit Drogen. Sie ist vollständig geimpft und die Reiseanamnese ist auch unauffällig. Okay. Ihr Vater ist an Herzinsuffizienz gestorben. Wie alt war der Vater da? Wie bitte? Wie alt war der Vater da? Also, sie hatte 78 gesagt, berichtet. Ja, oder 76, 78, ja, das stimmt, ja. 78 Jahre. Ja, und ihre Mutter leidet an Asthma. Und die Mutter noch eine Diagnose? Kniegelenkarthrose? Ja, Arthrose. Das habe ich vergessen zu notizen. Kniegelenkarthrose, können Sie da den Fachbegriff sagen? Gonarthrose. Genau. Gut. Ja. Dann gibt es noch, gibt es Geschwister? Ja, er habe einen Bruder und seine Nee. Bruder leide auch an alterliche Hypertonie und Hypercholesterinämie. Okay. Er sei verheiratet und lebe mit Sie, ihrem. sie, Ah, sie, sie. ja. Ja. Sie habe einen Bruder, er leidet ja Ja, an alterliche okay. Hypertonie. Sie sei verheiratet und lebe mit ihrem Mann zusammen. Sie habe zwei Kinder, die gesund seien. Ist sie noch berufstätig? Danach habe ich Das vergessen haben Sie zu fragen. vergessen zu fragen. Ja, sie ist Ja, danke. Sekretärin. Sie ist Sekretärin bei einem Rechtsanwalt. Ja, das ist der Beruf der Patientin. Das ist jetzt nicht ganz so entscheidend. Manche Berufe sind vielleicht für bestimmte Erkrankungen schon wichtig, ja. Ja. Aber in diesem Falle ist es jetzt nicht so wichtig. Sie hat eine Arbeit im Büro. Ja. Ja, sie ist Büroarbeiterin. Ja. Gut, ja. Was ist denn Ihre Verdachtsdiagnose? Also die Angaben deuten am ehesten auf eine Lebererkrankung hin. Ja, Lebererkrankung, also das kann ein Leberzirrhos sein. Es kann auch eine Hepatit sein. Und was käme sonst noch in Frage? Denken Sie an die Dyspnoe, an die Belastungsdyspnoe. Noch oben, ja, das kann auch eine Herzinsuffizienz sein. Ja. Ja. Okay. Also ich würde auch sagen, wahrscheinlich hat die Patientin eine Myokardinsuffizienz, eine Herzinsuffizienz, die jetzt dekompensiert. Sie hat jetzt begann mit Belastungsdyspnoe und jetzt hat sie eine Orthopnoe und sie hat zunehmende Gewichtseinlagerung, Wassereinlagerung in den Ja. Körper und hat Ödeme und hat wahrscheinlich ist das eine Hepatomegalie, Ja, eine sie hat. Stauungsleber. Das hatten Sie ganz zu Anfang mal gesagt bei der Patientin. Ich glaube, Sie haben eine Stauungsleber, haben Sie gesagt. Das war ja schon durchaus ganz richtig. Eventuell kann diese Herzinsuffizienz mit der zurückliegenden Corona-Infektion zu tun haben. Das kann ja durchaus sein. Das wurde ja beobachtet nach Corona, nicht nur Myokarditis, sondern auch Herzinsuffizienzen. Aber gut, die Patientin ist 63 Jahre alt. Da kann man auch mal, gerade wenn man einen Hypertonus hat, auch durchaus mal eine Herzinsuffizienz bekommen. Und Corona hat das vielleicht noch beschleunigt, ne? Ja. Ja, mit der Diagnose Leberzirrhose, ja gut, wir haben bisher noch nichts gehört, dass die Patientin vielleicht mal eine Hepatitis gehabt hat oder dass sie eine Alkoholanamnese hat, was hinweist vielleicht auf einen erhöhten Alkoholkonsum. Das ist bisher nicht bekannt, aber das kann durchaus Ja. sein. Wir wissen es nicht genau. Differentialdiagnostisch kommt das sicherlich in Betracht. Es wurde da geschrieben, Lungenödem. Ja, Aber das ist auch Lungenödem wäre ja bekannt. mehr auch dann eine Linksherzinsuffizienz. Ja, kann auch mit eine Rolle spielen. Ich würde aber jetzt im Augenblick eher sagen, dass sie eine Rechtsherzinsuffizienz hat, die Patientin. Vielleicht sogar eine globale Insuffizienz, ja, aber wahrscheinlich rechtsführend. Spricht so die Stauung dafür, die Unterschenkelödeme, die Beinödeme, die Hepatomegalie. Wahrscheinlich ist es eine Hepatomegalie. Wahrscheinlich hat die Patientin vielleicht auch Pleuraergüsse oder einen Pleuraerguss, das wissen wir noch nicht. Sie untersuchen sie ja noch und sie machen ja dann noch die bildgebenden Verfahren, denke ich, und die Zusatzuntersuchungen, das kommt ja alles. Ja, gut, erstmal vielen Dank. Ich denke, Ja, ich insgesamt bedanke haben Sie mich das auch. sehr gut gemacht. Ich habe Sie gut verstanden. Sie haben sich gut ausgedrückt, einen guten Satzbau. Und bei der Frage mit den Symptomen, da würde ich immer so noch mal ganz kurz gezielt sagen: Gut, sie hat angegeben seit 4 Wochen Belastungsdyspnoe, jetzt verschlimmert Richtung Ruhedyspnoe, Orthopnoe. Sie hat Gewichtseinlagerung, sie hat die Nyktorie, die Frequenz hat sich erhöht von normal einmal auf 3 bis 5 Mal, das ist schon mal eine wichtige anamnestische Angabe. Dann war die Frage, mit wie viel Kissen kann die Patientin liegen? Sie muss in letzter Zeit ihr Oberkörper erhöht hinlegen, sonst kriegt sie gar keine Luft. Das ist ja auch relativ typisch. Ist, was eher auch für eine Herzinsuffizienz spricht, als für eine reine Leberproblematik, sage ich mal. Aszitis. Glaube ich nicht, dass die Patientin Aszitis hat. Sie hat ja gesagt, die hat nur ein Druckgefühl hier rechts oben im Oberbauch Ja, rechts und nicht, dass der das kann ich gesamte auch nicht Bauch. fragen. Nein, nein, haben Sie auch nicht gefragt. So. Aber insgesamt gesehen, denke ich, haben Sie das sehr gut gemacht und wie gesagt, Sie haben sich da, können sich auch gut ausdrücken. Und meine Frage ist jetzt, wann machen Sie Prüfung? Also am 30. März. Ja, ist doch alles gut vorbereitet. Wo machen Sie die Prüfung? Wo? Wo in Karlsruhe. In Karlsruhe. Okay. Gut. Ja. Ja. Also aus meiner Sicht. Also normalerweise geht also läuft besser, aber jetzt habe ich also diesmal habe ich nicht geschafft. Ja, aber Ja. insgesamt haben Sie es gut geschafft. Chatbemerkung war, einmal in der Nacht Wasser lassen, gilt noch nicht definitionsgemäß als Nyktorie. Das glaube ich auch, das stimmt. Man sagt einmal nächtliches Wasser lassen, aber der Begriff ist schon mal wichtig, Nyktorie. Können Sie mir Okay. kurz den Begriff nochmal sagen? Die Patientin hat gesagt, mein Mann hat beobachtet, ich habe so blaue Lippen. Kennen Sie da den Begriff für blaue Lippen? Nein, nicht Man mehr. sagt Lippenzyanose. Zyanose, Als Zyanose. ja, Zyanose. Zyanose ist die Blauverfärbung, ja. Es gibt eine Lippenzyanose und es gibt auch eine Fingerzyanose Ja. der Peripherie, aber oft ist es ja so als Zeichen auch eventuell einer Problematik mit dem Herzen eine Lippenzyanose. Fällt den Patienten oft selbst nicht auf, den Angehörigen. Ja? Denen fällt das. Ja. Gut. Ja, aber ich habe ein gutes Gefühl für Ihre Prüfung in Karlsruhe.